Erste Bitte, warum bitten wir in der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name? In der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name, bitten wir, dass die ganze Welt und besonders wir Gott erkennen, lieben, ehren und ihm dienen mögen. Also das eigentliche Ziel erfüllen, den eigentlichen Zweck unserer Erschaffung. Gott zu erkennen, ihn lieben und ihm dienen.